bleib ich hier. Doch verdien ich's nicht, dass ich die Freiheit so verliere, du Monster! Wenn du denkst, was du getan, sei gut nun dann. Bist ein Narr. Ich lerne mein Glück hier zu finden. Nie im Traum ein Zuhause sah ich trüb und kalt. Hab's gehört in den Tagen der Kindheit, auch wenn wir werden alt. Nur wo dein Herz zu Haus ist, bist du daheim wie wahr? Mein Herz sehnt sich sehr nach zu Haus. Ach, könnt ich doch zurück in das Dorf, das ich.